Jetzt bei. Verstand. Mag sein. Tausche Stimme gegen Wutschrei. Tausche meine Stimme und Wutschrei. Tausche meinen Schlag, mein Herzschlag. Richter Skala.